Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die Brieftaube. Ich klatschte in die Hände und hüpfte ein wenig dazu. Nicht, weil mir das besonders Spaß macht, es war einfach saumäßig kalt in meinem Büro. Nachdem ich mich auf diese Art und Weise ein wenig aufgewärmt hatte, trank ich etwas Whisky und rauchte eine Zigarette. Es war noch immer kalt und es wurde nicht viel wärmer, als es plötzlich an mein Fenster klopfte. Ich dachte zuerst, das sei ein Engel, der mir eine Elektroheizung schenken wollte. Doch als ich das Fenster öffnete, sah ich nur eine lahme Taube, die mich traurig anschaute. »Na, dann komm mal rein!« »Besser eine Taube im Büro als ein Spatz auf dem Teller. Wo kommst du denn her? Bist du etwa ein militärischer Tiefflieger?« Die Taube gurrte vor sich hin und machte es sich auf meinem Schreibtisch bequem. Ich bot ihr ein Glas Wasser an, doch sie schüttelte nur das Gefieder. Dann schaute ich sie mir etwas genauer an. Sie war nicht verletzt. Vermutlich war sie einfach ein wenig müde. Ich schaute etwas genauer hin und entdeckte eine kleine Metallhülse. Darin steckte ein Zettel. »Na, was haben wir denn da? Bist hier eine richtige Brieftaube? Mal sehen. Aha. Heute um 20 Uhr wird der Singvogel zum Abschuss freigegeben. Was soll denn das bedeuten, Taube? Na, so sag doch was. Oder bist du taub?« Sie schaute mich ein wenig verärgert an und begann mit den Flügeln zu schlagen. Das hat man nun davon. Ich machte mich schon darauf gefasst, dass sie mir gleich meinen Anzug voll kleckern würde, doch die Taube schaute bloß zum Fenster und hob die Flügel an. Ich steckte den Zettel wieder in die Hülse und ließ sie weiterfliegen. Ich vermutete, dass sie zu einem dieser militärischen Manöver gehörte, bei der die neuesten Übermittlungstechniken unserer Armee getestet wurden. Sie flog weg und die Tür ging auf. Was ich da sah, war weder flügellahm noch taubengrau. Die Frau sah aus wie die letzte Verführung der abendländischen Kultur. Ich blieb vorerst standhaft. Sie können sich ruhig wieder setzen. Übernehmen Sie als Privatdetektiv auch Personenschutz? Kommt auf die Person an. Vor wem soll ich Sie denn schützen? Es geht nicht um mich. Das ist aber schade. Es geht um meinen Mann. Tja, dann muss ich mir das noch einmal überlegen. 1000 im Tag. Nicht schlecht. Und was ist mit der Nacht? Die bösen Buben kommen meist in der Nacht. Ich möchte, dass Sie ihn Tag und Nacht schützen. Und was ist mit Ihnen? Sind Sie auch Tag und Nacht bei Ihrem Mann? Nein, ich bin einige Tage weg. Weshalb sagten Sie das nicht gleich? Also, ich mag solche Aufträge nicht. Und wenn ich die Gage verdopple? Sie war eine der Frauen, die glaubten, dass alles nur eine Frage des Preises sei. Ich mag Leute nicht sonderlich, die unser System so gut kannten und in der finanziellen Lage waren, dies auch auszunützen. Sie blieb einfach stehen und schaute mich an. Ich warte. Tun wir das nicht alle? Und irgendwann stellen wir fest, dass es keinen Sinn hatte, zu warten. Heißt das, dass Sie den Auftrag nicht übernehmen? Auch nicht, wenn ich Ihnen sage, dass mein Mann der berühmte Schriftsteller Jonathan Beck ist? Jonathan Beck? Ist das dieser Saufbold, der schon ganze Barbestände unschädlich gemacht hat? Mein Mann ist weltberühmt. Seine Bücher haben eine Auflage von 25 Millionen. Es gibt Bedienungsanleitungen, die eine größere Auflage haben und wesentlich unterhaltsamer sind als die Bücher dieses Herrn Beck. Also bitte. Sie atmete tief ein und ließ ihre Augen funkeln. Das beeindruckte mich nicht sonderlich. Ich hatte einmal ein Buch dieses Jonathan Beck gelesen. Es war eine Mischung aus Tagesschau, Jerry Cotton und Reklame für Seidenunterwäsche. Er war einer dieser Autoren, die hinter jedem zweiten Satz ein Ausrufezeichen setzten, damit der Leser nicht einschlief bei der Lektüre. Frau Beck bebte noch immer wie ein kleiner Vulkan, der davon träumte, endlich mal ausbrechen zu dürfen. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, nichts. Es ist Ihnen wohl völlig egal, dass mein Mann in Lebensgefahr ist. Man will ihn ermorden. Wer will ihn ermorden? Seine Leser? Er hat Morddrohungen erhalten. Interessant. Kann ich die mal sehen? Er hat sie weggeschmissen. Jetzt hören Sie mal, Frau Beck. Mein Name ist Fink. Fink? Ja, Fink, wie die Singvögel. Singvögel? Was soll das? Gefällt Ihnen mein Name etwa auch nicht? Sind Sie sicher, dass Ihr Mann umgebracht werden soll und nicht Sie? Wieso sollte man mich umbringen? Vielleicht schreiben Sie auch so schreckliche Bücher. Ich? Nein, das würde ich mir nie zutrauen. Also schlimmer als die Bücher Ihres Mannes können die auch nicht werden. Und bevor Sie jetzt in die Luft gehen und mit Ihrem hübschen Kopf die Spinnweben an der Decke wegwischen, können Sie mir vielleicht noch verraten, weshalb Sie nicht den Namen Ihres Mannes angenommen haben? Das habe ich getan. Jonathan Beck ist ein Pseudonym. Mein Mann heißt in Wirklichkeit Peter Fink. Und diese Singdrossel wird heute um 8 zum Abschuss freigegeben. Wie bitte? Nichts. Ich habe nur laut nachgedacht. Also ich nehme den Fall an. Unter der Bedingung, dass ich kein Buch Ihres Mannes während der Arbeit lesen muss. Also gut. Können Sie gleich anfangen? Ich nickte und nahm 2000er entgegen. Die Frau war mir noch nicht sympathischer geworden, doch die Aussicht auf eine geheizte Villa stimmte mich milde. Ich fuhr mit Frau Fink in ihrem Sportwagen. Zwischendurch hielten wir an, weil ich einige Tauben untersuchen wollte. Frau Fink schüttelte nur den Kopf. Eine andere Frau beschimpfte mich als Tierquäler und drohte mir mit ihrer Krücke. Ich ließ die Tauben liegen und stieg wieder in Frau Finks Wagen. Sie fragte mich, ob ich eine Waffe bei mir hätte. Ich lächelte nur und zeigte ihr mein Feuerzeug. Die Villa der Finks war groß und stand quer in der Landschaft. Frau Fink ließ mich aussteigen und brauste gleich weiter, ehe ich etwas sagen konnte. Da stand ich nun vor der Villa des Peter Fink, der unter dem Pseudonym Jonathan Beck die Menschheit mit Büchern beglückte, die wegen ihrer Dicke gerade gut genug waren, um jemanden eins auf den Schädel zu geben. Fink öffnete mir persönlich. Er stand da und schaute mich an, als sei ich ein Literaturkritiker. Was wollen Sie von mir? Ich will Sie beschützen. Soll ich jetzt lachen? Ich habe schon bessere Witze gehört. Und ich habe schon bessere Bücher gelesen als die Ihren. Das glaube ich Ihnen gerne. Sie sind ja richtig selbstkritisch. Wenn Sie so weitermachen, könnte noch was aus Ihnen werden. Hören Sie, meine Frau hat mir zwar gesagt, dass sie jemanden engagieren will, der mich beschützen soll, aber erstens bin ich nicht in Gefahr und zweitens finde ich sie unausstehlich. Sie sind ja auch nicht gerade ein Urenkel von Gandhi. Vielleicht könnten wir uns darauf einigen, dass ich nicht über Ihre Bücher rede und Sie mir dafür Zugang zu Ihrer geheizten Wohnung verschaffen. Er ließ mich mürrisch eintreten. Dann setzte er sich an einen Computer und stierte auf den Monitor. Dabei trank er unablässig aus einer Flasche Gin. Der Mann war ein Ekel und er konnte es sich leisten, ein Ekel zu sein. Unser Eins muss da manchmal ein wenig zurückhaltender sein. Ich setzte mich in einen Sessel. Fink grunzte mich an. Also wenn Sie hier herumsitzen, kann ich nicht arbeiten. Saufen können Sie auch in meiner Anwesenheit. Das stört mich nicht. Aber mich stört es. Ich tippe hier nicht einfach so zum Vergnügen rum. Schreiben ist ein verdammt anstrengendes Geschäft. Ja, ich weiß. Die einsamen Schriftsteller, die um jede Zeile ringen. Dabei klingt das, was sie schreiben, so, als würden sie es im Vollrausch vor sich hin sabbern. Wenn Sie so weitermachen, könnten wir noch Freunde werden. Fink stopfte sich die Flasche Gin in den Rachen und ließ sie da drin, bis der letzte Tropfen in seine Eingeweide geflossen war. Ich schaute mich um, sah aber nirgends einen anständigen Whisky. Schließlich ließ ich den Mann allein und schaute mich ein wenig im Park um. Plötzlich sah ich jemanden, der sich bückte, so als wolle er die Beschaffenheit des Rasens begutachten. Hey, Sie! Was machen Sie da? Sie an Maloney! Was machen Sie denn hier? Schön der Reihe nach. Ich habe zuerst gefragt. Ja, also, ich bin dienstlich hier. Also eigentlich nicht ganz, aber fast. Haben Sie in letzter Zeit einen Kurs in Rhetorik besucht oder wollen Sie in die Politik einsteigen? Nein, wissen Sie, wir haben da eine anonyme Anzeige erhalten. Hier im Park von diesem Fink soll eine Leiche vergraben sein. Interessant. Und jetzt wollen Sie ihn umgraben. Da wird der Hausherr aber Freude haben. Er ist nämlich ein äußerst sensibler Mensch. Naja, Schriftsteller, ich weiß. Meine Frau hat alle seine Bücher gelesen. Jonathan Beck. Wissen Sie, eigentlich habe ich mir gedacht, ich schau mal vorbei, vielleicht signiert er ja ein Buch für meine Frau. Diese Anzeige ist natürlich albern. Aber was machen Sie hier, Maloney? Auch auf Leichensuche? Im Gegenteil. Soll ich Ihnen den Künstler mal vorstellen? Er nickte begeistert. Auch Polizisten sind manchmal wie Kinder, nur mit dem Unterschied, dass sie bewaffnet sind. Fink war alles andere als erfreut, als ich ihm den Polizisten vorstellte. Wissen Sie, meine Frau kennt alle Ihre Bücher. Und da wollte ich fragen, ob Sie nicht vielleicht... Schon gut. Wie heißt Ihre Frau? Martha. Also dann für Martha. Ja, da wird sie sich aber freuen. Der Polizist strahlte und Fink rülpste. Dann unterzeichnete er eines seiner Bücher und überreichte es dem Polizisten. Ich ging mit ihm zusammen wieder in den Park. Netter Mann. Ein bisschen eigen, aber das muss wohl so sein. Und was ist jetzt mit der Leiche? Ach was, Maloney, da war doch bloß jemand neidisch. Wieso sollte dieser Fink jemanden umbringen? Jemand, der so schlechte Bücher schreibt, ist zu allem fähig. Auch zu Mord. Also so schlecht sind die Bücher nicht, Maloney. Haben Sie mal das rosarote Spinnennetz gelesen? Spannend, sag ich Ihnen. Meine Frau kann da manchmal gar nicht mehr schlafen, wenn sie ein solches Buch liest. Kein Wunder. Wenn ich neben Ihnen liegen würde, hätte ich auch schlaflose Nächte. Also in dem rosaroten Spinnennetz kommt auch einer drin vor, der nicht schlafen kann. Das ist nämlich der Kopf der Gang. Er erzählte mir noch ein wenig die Geschichte dieses Buches, das ich glücklicherweise nie gelesen hatte. Dann ging er endlich. Ich spazierte noch ein wenig im Park herum. Es war noch immer kalt. Auf einmal hörte ich das Geräusch einer Schaufel. Ich ging in Deckung. Dann sah ich sie. Energisch und zielstrebig grub sie ein Loch. Ich ging auf sie zu. Oh, bin ich jetzt erschrocken? Ich dachte schon, dieser Fink habe mich gesehen. Gehören Sie auch zu diesem Mörder? Was denn für ein Mörder? Was machen Sie eigentlich hier? Das sehen Sie doch. Ich grabe. Hier gibt's kein Öl. Nicht mal alte Münzen. Und Sie befinden sich auf einem Privatgrundstück. Man muss diesem Mörder endlich das Handwerk legen. Aber die Polizei unternimmt ja nichts. Sehen Sie hier das Gras? Und hier? Da hat jemand vor nicht allzu langer Zeit gegraben. Ich weiß, dass dieser Fink ein Mörder ist. Sie grub weiter. Ich stand daneben und schaute zu. Sie machte auf mich den Eindruck einer Frau, die seit 20 Jahren Aktenzeichen XY schaute und endlich auch einmal eine dieser grausigen Entdeckungen machen wollte. Ich ließ sie graben. Schließlich hatte sie eine Schaufel und damit sind auch schon Leute erschlagen worden. Da, sehen Sie. Ich habe es ja gewusst. Ich habe es gewusst, dieses Schwein. Schauen Sie, das ist ja grauenhaft. Was ist grauenhaft? Das ist Felix. Ich bückte mich. Da lag tatsächlich eine Leiche. Ich schaute die Frau an. Sie starrte auf das, was da lag. Leichen kommen meist ungelegen. Diese ganz besonders. Es war nämlich noch immer saukalt in dem Park. Felix, er hat ihn umgebracht. Nun schreien Sie doch nicht so laut. Die Mäuse werden sich noch zu Tode erschrecken. Ich soll nicht schreien? So tun Sie doch etwas. Rufen Sie die Polizei. Dieser Mann muss hinter Schloss und Riegel. Mein armer Felix. Soweit ich das beurteilen kann, liegt da ein Hund. Na und? Tiere sind juristisch gesehen eine Sache. Falls er den Hund getötet hat, läuft das unter Sachbeschädigung. Sachbeschädigung? Sie sind wohl nicht ganz bei Trost. Aufhängen sollte man ihn mitsamt seinem Weibsbild. Haben Sie gewusst, dass sie eine Ausländerin ist? Sie machte noch ein wenig weiter so. Schließlich landeten wir in der Villa von Fink. Er suckelte an einer neuen Flasche Gin. Mörder! Ruhe jetzt! Was soll das? Will dir auch ein Autogramm? Ein Autogramm von Ihnen? Ich will, dass Sie hinter Gitter kommen, meinen Felix einfach so umzubringen. Ist die Meschucke. Ihr Hund liegt tot in Ihrem Park. Ach so, der Hund. Ich habe ihn eines Morgens tot aufgefunden. Meine Frau hat dann noch eine Anzeige gemacht, aber es hat sich niemand gemeldet. Schließlich hat sie ihn im Park vergraben. Oh, glauben Sie ihm kein Wort. Ich habe alle seine Bücher gelesen. Männer, Frauen, Kinder, ja sogar Katzen müssen in seinen Büchern dran glauben. Das ist ein Scheusal. Ich zahle Ihnen eine Extraprämie, wenn Sie mir diese Frau vom Hals schaffen. Moment noch. Hm. Haben Sie Herrn Fink anonyme Briefe geschrieben? Ich? Ja, sehe ich etwa so aus, als ob ich das nötig hätte? Sie drehte sich um und ging. Ich sah noch, wie sie ihren Felix aufhob und mitnahm. Fink hatte eine Träne in den Augen. Ich musste zweimal hinschauen, um es zu glauben. Tut mir leid um den Hund. Ich mag Hunde. Wenn Sie jetzt sentimental werden, erschlag ich Sie mit einem Ihrer Wälzer, Fink. Schon gut. Glauben Sie, dass die Frau die Briefe geschrieben hat? Möglich. Aber sie sieht nicht so aus, als würde sie Brieftauben züchten. Brieftauben? Wie kommen Sie darauf? Ist doch seltsam. Mein Sekretär züchtet Brieftauben. Ihr Sekretär? Weshalb haben Sie das nicht gleich gesagt? Konnte ich ja nicht wissen, dass Sie an dem Federvieh interessiert sind. Ich hasse diese gurrenden Viecher. Ist Ihr Sekretär im Haus? Er hat oben eine Wohnung. Wieso? Wie spät ist es? 6:30. Ich gehe mal ins Bad. Wollen Sie mitkommen, Leibwächter? Ich ließ ihn stehen und ging ums Haus herum. Da war tatsächlich ein Taubenschlag. Es dauerte nicht lange, bis ich sie entdeckt hatte. Sie sah müde aus von der langen Reise und begrüßte mich mit einem Gurren. Ich holte noch einmal den Inhalt des Zettels aus meinem Gedächtnis hervor. Um 8 wird der Singvogel zum Abschuss freigegeben. Ich zweifelte nicht mehr daran, dass damit Fink gemeint war. Ich hatte noch eine Stunde Zeit. Fink sah frisch gebadet auch nicht besser aus. Und? Haben Sie die Tauben inspiziert? Und wie? Eines würde mich interessieren. Wie fühlt sich ein Autor, wenn er nur noch eine Stunde zu leben hat? Eine Stunde? Wollen Sie mir Angst machen? Wird langsam Zeit, dass Sie sich an Ihre Memoiren machen. 4 Seiten sollten genügen. Was soll der Quatsch? Ihr Sekretär will Ihnen an den Kragen. Mein Sekretär? Unsinn! Ich habe ihn immer gut bezahlt. Manchen Leuten genügt das nicht. Und jetzt? Wollen Sie zuschauen oder was? Ehrlich gesagt würde mir das durchaus Spaß machen. Ich weiß, ich bin unausstehlich. Aber was soll's? Es gibt genug Heilige auf dieser Welt. Da haben Sie auch wieder recht. Und die Bücher von denen sind auch nicht besser. Sie werden mich also beschützen? Unser Dialog hatte ihn halbwegs nüchtern gemacht. Vermutlich dachte er an all die Bücher, die noch vor ihm lagen, und an all die frustrierten Leser, die er schon hinter sich hatte. Ich erzählte ihm meinen Plan. Warten! Der Kerl will mich umbringen und ich soll hier warten! Wir brauchen Beweise, Fink. Der Zettel bei der Brieftaube deutet darauf hin, dass noch jemand im Spiel ist. Ich vermute, dass der Sekretär nur dafür sorgen muss, dass dieser jemand ins Haus kann. Noch jemand? Das verstehe ich nicht. Bin ich wirklich so unausstehlich? Ich bestätigte seine Vermutung und er setzte sich deprimiert in einen Sessel. Ich stand neben der Tür. 8:00 war es soweit. Die Schritte waren leise, aber nicht leise genug. Dann öffnete sich die Tür. In Deckung, Fink! Fink hatte sich hinter das Ledersofa verkrochen. Bei der Tür lag ein junger Mann und wimmerte. Er hielt sich die Schulter. Das Gewehr hatte ihm beim Rückstoß die Schulter ausgerenkt. Fink kroch aus seinem Versteck. Draußen hörte ich eine vertraute Stimme. Hände hoch, Polizei! Na, möchten Sie noch ein Autogramm? Was ist denn hier los? Maloney, was haben Sie denn wieder angerichtet? Das war ich nicht. Dieser junge Mann wollte Fink erschießen. Ah, dieses Schwein, er hat mir meinen Roman gestohlen. Ach, Sie sind das. Ja, ich. Sie haben mir gesagt, dass Sie einen Verlag für mein Manuskript suchen. Stattdessen hat er es unter seinem Namen publiziert. Dieses Schwein. Wissen Sie, Maloney, als die Frau bei uns anrief und sagte, dass ihr Felix tot im Garten von Fink gelegen hat, wusste ich sofort, dass da etwas nicht stimmen konnte. Ich bewundere Ihre Kombinationsgabe. Sie sollten es vielleicht doch mal mit Schachspielen versuchen. Die Bauern würden sich freuen. Der Polizist ließ den jungen Mann abführen. Wenig später wurde auch der Sekretär verhaftet. Fink saß wieder im Sessel und trank Gin. Der junge Mann, Pfeiffer heißt er, war vor ein paar Jahren bei mir. Ich habe sein Manuskript gezeigt. Im Original. Er war völlig abgebrannt. Ich gab ihm 10.000 Franken und sagte, dass ich für ihn einen Verlag suchen würde. Sie haben sich also für 10.000 einen Bestseller gekauft. Das Manuskript lag bei mir rum. Ich habe 3 Jahre lang keine Zeile mehr geschrieben. Den Vorschuss für mein nächstes Buch hatte ich längst ausgegeben. Sie haben ja meine Frau gesehen. Der Verlag wurde ungeduldig. Da fiel mir das Manuskript von dem Pfeiffer wieder ein. Es war eine Notlage, Maloney. Das wird ganz schön Staub aufwirbeln. Ihre Karriere ist im Eimer. Sie sind nicht der Einzige, den das freuen wird. Ich verstehe nur nicht, weshalb mein Sekretär bei der Sache mitgemacht hat. Möglicherweise mag er sie nicht besonders. Kann vorkommen. Meine Frau wird mich wohl verlassen. Ohne Geld kann ich ihr nur noch meine Gin-Fahne bieten und die mag sie nicht sonderlich. Er lachte. Pfeiffer und der Sekretär kamen mit milden Strafen davon. Fink erklärte vor Gericht, dass er Pfeiffers Manuskript unter seinem eigenen Namen publiziert hatte. Die Sache wirbelte großen Staub auf. Dann hörte man lange nichts mehr vom großen Jonathan Beck, bis eines Tages ein neues Werk erschien, diesmal unter seinem richtigen Namen Peter Fink. Das Buch hieß »Das Ekel«. Es waren seine Memoiren. Ziemlich schonungslos, ein 300-seitiges Besäufnis. Das Buch wurde ein Bestseller. Fink heiratete eine andere Frau und machte eine Entziehungskur. Er schrieb mir mal einen Brief und lud mich zu einer Party ein. Ich ging nicht hin. Ich mache mir nichts aus Partys.